Freitag, 15 Uhr in einer sächsischen Kleinstadt. Die erste Line. Crystal. Ein normaler Start ins Wochenende für Alexa und ihre Freunde. Alexa und Florian sind 18. Die Freundin noch minderjährig. Alexa war erst 14, als sie das erste Mal Crystal nahm. Ich hatte das angefangen, wo meine Oma gestorben war. Da war halt ganz viel Stress, ich wurde in die Schule gemobbt. Und hat gehofft, dass alles vergessen und es hat abgelenkt. Und Kochen.